Zu Ehren der Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdusan gaben das Internationale und das Koreanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdusan 2017 am 15. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Bankett. Dazu wurden die Delegationen, Delegierten und Persönlichkeiten verschiedener Länder, Regionen und internationaler demokratischer Organisationen eingeladen, die am Festival teilnehmen. Zugegen waren dabei auch Kim Yong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, die Ehrenvorsitzenden und die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees, der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden des Koreanischen Vorbereitungskomitees und weitere koreanische Funktionäre.